do? Yadu. What comes in here? Du siehst so anders aus. Hey du, wo willst du denn hin? Hier kannst du aber nicht bleiben. Wirklich nix gegen euch. Man weiß ja nie, was da kommt. Ob sie unser Geld nur nehmen. Ey, wer bist denn du? Hey du, bleib mal stehen, wo kommst du denn her? Bist du überhaupt geimpft? Darfst du überhaupt hier sein? Asylantenheim, da habt ihr es doch gut. Ihr wollt doch nur unser Geld. Jobs und unsere Frauen, das ist doch, was ihr wollt. Wir kennen euch doch, oder nicht? Wir kennen euch doch, oder nicht? We'll be right back. besser geht. Lasst euch nichts erzählen.